Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gewährte am 24. März einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass die TVRK an der UNO-Konferenz für die Verhandlungen über die Atomwaffensperrkonvention nicht teilnehmen wird. Er sagte wie folgt: Ende März und von der Mitte Juni bis zum Anfang Juli wird im Hauptsitz der UNO die Konferenz der Vereinten Nationen für die Verhandlungen über die Atomwaffensperrkonvention stattfinden. Die Konferenz spiegelt Streben und Wunsch der ganzen Menschheit nach einer völligen Abschaffung der Kernwaffen wider. Aber die bestehenden Atommächte, einschließlich der USA, lehnen die Teilnahme daran ab. Unter diesen Umständen entsteht die Frage, ob aus der Konferenz ein positives Ergebnis gebracht werden kann, das dem Streben und Wunsch der Menschheit entspricht. Dazu noch ist es für die TVRK eine aktuelle lebenswichtige Angelegenheit, die Landesverteidigungskraft mit den nuklearen Streitkräften als Rückgrat weiter zu verstärken, weil die USA zurzeit auf der koreanischen Halbinsel unter Einsatz der strategischen Vermögen im bisher größten Umfang die aggressiven gemeinsamen Militärübungen durchführen. Daher musste die Republik im Ernst ihre Teilnahme an der UNO-Konferenz überdenken und entschied sich schließlich für die Nicht-Teilnahme. Aber sie wird auch in Zukunft das Ideal der Bewegung der nicht fachgebundenen und die weltweite Anstrengung für die völlige Abschaffung der Kernwaffen unterbrochen unterstützen und als ein Atomstaat ihre Verpflichtung erfüllen, bis die Entnuklearisierung der Welt verwirklicht wird.